Das Geheimnis von Friedrich von Schiller. Sie konnte mir kein Wörtchen sagen, zu viele Lauscher waren wach, den Blick nur durft ich schüchtern fragen, und wohl verstand ich, was er sprach. Leis komm ich her in deine Stille, du schön belaubtes Buchenzelt, verbirg in deiner grünen Hülle die Liebenden dem Aug der Welt. Von ferne mit verworrnem Sausen arbeitet der geschäft'ge Tag, und durch der Stimmen hohles Brausen erkenn ich schwerer Hämmerschlag. So sauer ringt die kargen Lose der Mensch dem harten Himmel ab, doch leicht erworben aus dem Schoße der Götter fällt das Glück herab. Dass ja die Menschen nie es hören, wie treue Lieb uns still beglückt, sie können nur die Freude stören, weil Freude nie sie selbst entzückt. Die Welt wird nie das Glück erlauben, als Beute wird es nur gehascht. Entwenden musst du's oder rauben, eh dich die Missgunst überrascht. Leis auf den Zehen kommt's geschlichen, die Stille liebt es und die Nacht. Mit schnellen Füßen ist's entwichen, wo des Verräters Auge wacht. O schlinge dich, du sanfte Quelle, ein breiter Strom um uns herum, und drohend mit empörter Welle verteidige dies Heiligtum.